Deutschlandfunk, Studiozeit. Wald. Grünspecht. Das Rebhuhn. Der Waldspaziergang. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Komm, Vater. Wohin denn? Hier in den Wald. Spazieren gehen. Warte, Martin. Na komm auf. Du sollst warten. Also gut. Mein Stock. Den hast du doch. Ach ja. Wühlmaus. Was ist denn nun? Ich komme ja. Kennst du das hier? Den Wald? Was denn sonst? Ich weiß nicht. Aber hier waren wir, vor 3 Tagen. So? Ja, vor 3 Tagen. So? Vor 3 Tagen? Wühlmaus. Also, Herr? Gehe ich zu schnell? Es ist kalt. Unsinn, es ist angenehm. Gehen wir weit? Nicht weit, ein kleiner Rundgang. 1 Stunde. Ein schöner Weg. Vielleicht sehen wir Rehe oder... Ach, egal. Hast du das Auto abgeschlossen? Ja, ja. Die Amsel. Die Kohlmeise. Es hat geregnet. Es ist eben ein Wald. Der Buntspecht. Es ist gute Luft. Na guck. Ich glaube, ich war schon hier. Das sag ich doch. Aber wann? In dieser Woche erst. So? Ja. Du bist mein Sohn. Ja. Es ist schön, dass wir zusammen spazieren gehen. Es ist sehr schön. Europäischer Ziesel. Das war dein neues Auto? Habe ich dir jetzt 5-mal erzählt. Wie teuer war es denn? Ach, nicht teuer. Birkhuhn. Es ist kalt. Du musst schneller gehen. Das kann ich nicht. Wenn du in meinem Alter bist. Irgendwann. Wie alt bist du jetzt? 33. 33? Du bist doch nicht 33. Du bist viel älter, Martin. Ich bin 55. Dann bin ich? 82. Ich bin 82 Jahre alt. Und du bist 55 Jahre alt. Ein Eichhörnchen. Wo? Schon weg. Ein Zapfen fällt zu Boden. Ich werde hier ganz kalt. Es ist nur ein Rundweg. Ringeltaube und Eichelherr? Dass du mich zwingst hier. Dass du rauskommst aus deiner Wohnung. Ich gehe genug raus. Immer maulst du. Mir tun die Beine weh. Das lügst du. Ja, kalte Wind. Ich finde ihn nicht kalt. Warum redest du mir immer dagegen, was ich sage? Das tue ich gar nicht. Ich möchte mich hinsetzen. Hier kann man sich nicht hinsetzen. Gibt es hier keine Bank? Weiter da hinten. Aber die ist wahrscheinlich feucht. Ich möchte zum Auto zurück. Wir gehen gleich zurück. Jetzt, Martin, sofort. Wir gehen erst 10 Minuten, Vater. Das genügt. Das genügt nicht. Du bist viel jünger als ich. Du weißt nicht, was es heißt, alt zu sein. Kann ich mir vorstellen. Unsinn. Niemand kann das. Egal. Nichts ist egal. Nichts. Sterben ist nicht egal. Wir wollen heute nicht von Sterben reden. Keine Vögel? Die sehen uns. Überleg doch mal, was für einen Unsinn du redest. Meinst du etwa, dass andere Söhne so oft mit ihren Vätern rumgehen? Ich kann zumindest etwas Dankbarkeit von dir erwarten. Geld? Oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber ich... Kommst du nun? Ich muss verschnaufen. Du bist sehr, sehr alt geworden. Unabänderlich. Auerhahn. Von hier aus kann man die Hirsche sehen. Interessieren mich nicht. Es ist Brunftzeit. Ja und? Schade, kein Hirsch zu sehen. Aber vier. Wir sind keine Hirsche. Als Eva noch lebte. Meine Mutter ist über 5 Jahre tot. Du meinst meine Frau? Beides. Bin ich mit ihr hier spazieren gegangen? Geschlichen. Gegangen. Zeitlupe. Zeitlupe gegangen. Da wart ihr 2 gegen mich. Na und? 5 Jahre vorbei. Halt mal. Was ist? Nase putzen. Bist du erkältet? Nee. Waschbär. Alt. Was ist? Wieso? Machen wir jetzt Pause? Du kannst ja weitergehen, Martin. Weitergehen, Mensch. Lass mich los. Mensch, putz dir deine Nase und komm weiter. Der du mein Fleisch und Blut bist. Desto eher bist du wieder auf deinem Sofa und kannst deinen Fernseher anmachen. Als Eva noch gelebt hat. Tut sie aber nicht. Ist jetzt Staub. Da oben hängt ein Nistkasten. Für Meisen steht da. Kohlmeise oder Spiegelmeise? Blödsinn. Waldnistkästen aufzuhängen. Und da Quatschbäume anzumalen mit Wegezeichen. Dieser Rundweg heißt B2. Quatsch. Doch. Ich will diese Zeichen nicht. Zaungrasmücke. Fernsehen ist nicht die Wirklichkeit. Eine Unterhaltung vorm Sterben. Das hier ist die Wirklichkeit. Die bunten Blätter, die herbstlichen Gerüche. Atme mal tief ein, Vater. Ich atme immer tief. Ich will nur dein Bestes. Das sagst du oft. Ich will, dass du lange lebst. Ich lebe schon lange. Auerhahn tot. Ein blödes Volk. Jäger. Was haben die Kerle gegen ein paar Wildschweine? Wo sind denn die Wildschweine, Martin? Ich habe welche grunzen gehört. Ich nicht. Aber ich höre schlechter als du. Sicher. Viele Stimmen sind nicht mehr gestorben. Man müsste eine Stimmensammlung machen. Man macht ja auch eine Fotosammlung. Warum keine Stimmensammlung? Elster. Laubfrosch. Hirschbrunft. Zu spät. Ja, zu spät. Ich bin erschöpft. Ich schleiche nur noch. Wildschweine. Wirklich ein schöner Tag im Herbst. Nicht die geringste Störung. Ich muss jetzt Pause machen. Du machst jetzt keine Pause, du. Was? Alter Mann. Kann ich nichts dafür. Wie siehst du bloß aus? Was ist denn los? Du verstehst ja nicht mal, wie du aussiehst. Das braucht kein Mensch verstehen. Du weißt über dich nicht Bescheid. Der Stachelbeerstrauch. Bitte? Als ich ein Kind war, der Stachelbeerstrauch. Versteh einer deine Fantasie. Darunter die Ameisen. Hör auf mit Ameisen. Du, warte mal. Was ist? Hier ist ja ein Ameisenhaufen. Na und? Blöde Ameisen. Bleib stehen, Martin. Zeit ist Geld. Zeit ist das hier. Wir wollen schnell gehen. Wohin? Einmal leben. Einmal leben. Ja. Einmal leben. Warte nur. Wildschweine fressen Melonen im Wald. Hier müssen wir lang, Vater. Der Felsen liegt davor. Daneben. Warte. Warte bitte, Martin. Wenn Eva doch noch leben würde. Wenn. Man lebt. Es zieht sich hin, das Leben. Verdammter Weg, immer dieser Weg, wo du mich hinschleppst. Zusammen spazieren gehen, heißt das. Stand hier nicht mal ein Haus? Davon weiß ich nichts. Warum soll hier ein Haus gestanden haben? Ja, da hast du doch nicht gelebt. Dann ist es egal. Fuchs. Warte mal. Sind wir hier richtig? Hoffentlich. Ich will mich nicht verlaufen. Haben wir uns jetzt verlaufen? Ich wusste es. Wir verlaufen uns. Du weißt nicht mehr, wo wir sind. Jetzt haben wir uns verlaufen. Hier geht es nach... Und dort? Zurück. Wir gehen zurück. Unsinn. Ich weiß doch, wo wir sind. Und? Wo sind wir? Im Wald. Ich bin bei dir. Du bist bei mir. Wir beide gehen zusammen in einem schönen deutschen Mischwald spazieren. Ich möchte jetzt nach Hause zu meiner Wohnung gefahren werden. Wir sind lange genug gewandert. Immer diese Hetze. Also, nach da oder da gehen? Warte! Auf was? Auf die Dunkelheit? Gehen Sie hier lang. Ja, hier ist es richtig. Gut. Ich verlasse mich auf dich. Was für eine Verantwortung. Warte! Worauf? Auf mich! Ich finde dich toll. So wie du alt geworden bist. Was? Natürlich meine ich das witzig. Bald kannst du dich alleine hier verirren. Bald werden wir wieder im Auto sitzen. Hoffentlich. Dann kannst du schweigen. Die Landschaft anschauen. Mir meine Sender wegdrehen. Man hat die alten Schlager nicht vergessen. Es ist alles so großartig gewesen. Früher. Früher ohne mich. Blödes Gequatsche. Was soll ich hier reden? Sind wir jetzt bald am Parkplatz? Wahrscheinlich. Wald. Schritte auf Waldboden. Es liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Es liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Es liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Ich habe die falschen Schuhe an. Ich habe gesagt, du sollst andere anziehen. Ich wusste nicht, dass du mich hier so lange rumschleppst. Moment. Ich war hier schon mal. Ja, leck mich doch einer. Sag du doch mal was, Vater. Wo wir eigentlich sind. Mensch, wo sind wir? So eine Scheiße. Jetzt regnet es auch noch. Bin ich denn bescheuert? Kein Regenschirm dabei, nichts, absolut nichts. Sag, bist du das wert, dass du meine Zeit so in Anspruch nimmst? Mit deinem blöden, alten, beschissenen Körper und deinem kaputten, alten Geist? Hör auf! Hör auf! Dieser Wald ist so beschissen wie du, wie ich, wie überhaupt alles, wie das Ganze auf die Welt kommen. Das stimmt nicht. Was stimmt nicht? Auf die Welt kommen ist nicht beschissen, Martin, sondern ein Wunder. Ja, du gehst ja bald in den Himmel. Grüß alle, Mutter und so. Kann ich machen. Wir können ja gleich zusammen dein Testament machen. Du hast es ja eilig. Was du hier für einen Schwachsinn redest. Man muss ja auf dich aufpassen, Karl. Vater. Karl der Große. Martin. Naja. Regen im Wald. Ich denke, wir suchen jetzt mein Auto. Trinkst du Wein oder Sekt? Was? Jetzt holst du Alkohol aus deiner Hosentasche? Willst du mich besoffen machen? Nee, Vater. Das ist nicht, das schminkt dir total ab. Los, komm, trink. Und dann weiß man plötzlich nicht mehr, wo der richtige Weg ist. Zum Parkplatz, zum Auto. Und man hat einen alten Vater bei sich, der einem unter den Händen wegstirbt. Oder du. Warum nicht du? Viele Eltern leben und die Kinder sind tot. Und wie kommst du dann hier weg? Gehen, schreien um Hilfe. Niemand hört dich. Du irrst wie ein Idiot hier herum. Nur die Wildschweine beobachten dich. Umkreisen dich. Die Gefahr besteht, dass sie dich angreifen. Man müsste sie abknallen. Außerdem gibt es keine Wildschweine. Die Wildschweine wissen, dass du unbewaffnet bist, Vater. Die Wildschweine können mich mal. Ich mache Lärm. Dann verduften sie. So. Oder so. Oder so. Ach, alles nur Waldgeräusche. Lass uns Pilze suchen. Nee, den richtigen Weg. Gehen wir. Warte. Warte. Und auf 1, 2, 3 wirst du gleich sehen, wird das Leben wieder wunderschön. Ringeltauben. So, so. Jeder Mensch hat einen Vater. Geh lieber vor und red keinen Blödsinn. Sind wir jetzt richtig? Kommt bald mein Auto? Ohne mein Auto kann ich nicht leben. Dann rufen wir uns ein Taxi, wenn das Auto nicht findbar ist. Ich habe kein Handy dabei, du? Nee. Also sind wir ohne Telefon? Wildschweine haben sowas auch nicht. Oder Bäume. So ein Unsinn. Unsinn ist im Wald anders zu bewerten als zum Beispiel in einer Wohnung oder in einer Irrenanstalt. Wir sind richtig. Ja, den Busch hier kenne ich. In 10 Minuten sehen wir den Parkplatz. Dann bin ich zufrieden. Mit was eigentlich? Mit dem hier. Jetzt, wo es bald zu Ende ist. Wer weiß, wie oft wir das noch unternehmen können. Noch bin ich nicht ganz fertig mit Leben. Ich gehe viel spazieren. Im Wald. Rundwege. Dabei unterhalte ich mich. Aha. Mit wem? Na, Verwandter. Hund? Katze? Affe? Oder meinst du mich? Ja, dich, Martin. Wen sonst? Nachtigall. Also gehst du doch gerne mit mir herum. Ich wusste es. Das habe ich mir immer gedacht oder vorgestellt. Das gibt einem ein wohliges Gefühl im Kopf. Darum gehe ich gerne mit dir spazieren. Es tut mir gut. Ich gebe dir gleich Geld zum Tanken, Martin. Brauche ich nicht. Dann kaufe ich dir einen Kasten Bier. Wozu? Dann fahre ich zum Supermarkt einkaufen. Hm, mach ich. Oder hast du keine Lust? Doch, doch. Lebensmittel. Wovon lebt der Mensch? Ist klar, Vater. Nur vom Essen? Ach komm, Alter. Wovon lebst du? Von Wildschweinen. Ich glaube, es kommt ein Wetterumschwung. Es liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Es liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Es liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Vielleicht ein Gewitter. Hier? Nee, wieso? Steh auf! Ich sage dir, steh auf! Lass mich doch einen Moment hier sitzen, Martin. Das ist scheiß nasses Gras, da sitzt man nicht. Komm hoch! Nein. Auf keinen Fall setzt du dich mit deiner nassen Hose in mein Auto. Setz dich neben mich. In die Matsche? Ja, ja. Kommst du nun oder muss ich alleine weitergehen? Dann hilf mir doch hoch. Fass meine Hand an. Hier, hast du sie. Wie du aussiehst. Gehen wir. Putz deine Hose ab. Wo ist mein Stock? Vermutlich verloren gegangen. Also weg. Fehlt nicht mehr. Schluss jetzt. Mit was, Vater? Mit Reden. Der Himmel schweigt. Was braucht man groß zum Leben? Liebe? Ich muss pinkeln. Ach, das noch. Ich stelle mich hinter den Baum dort. Mit deinem Dings. Hoffentlich steht da kein Wildschwein. Wenn, dann ein kleines. Die Vöglein schweigen. Ging aber fix. War kein Wildschwein da. Schweigen im Wald. Glück oder Pech? Ich habe keine Eier mehr, sondern Oliven. Komm, lass das. Das ist mir peinlich, das vom Vater zu hören. Ab 60 schrumpfen die Hoden. Mit 100 sind es nur noch kleine Knicker, nur noch heiße Luft drin und die stinkt erbärmlich. Unsinn. Die Erfahrung macht jeder Totengräber. Quatsch. Jeder Regenwurm. Verblödet. Das auch. Dazu aber diese schrumpfenden Eier. Und der Schwanz wird zu einer Art Gemüse. So eine Art Kartoffel, eine länglich dürre, doofe Kartoffel. Die würde kein Mensch essen. Geschweige denn kaufen. Das auch. Nee, bestimmt nicht. Dahin. Warte! Dahin. Luft schnappen, dahin. Warte! Dahin. Thank you. Das Auto ist weg. Hat es dir gehört oder der Sparkasse? 120 PS sind weg. Vier Türen. Weg. Autodiebe sind wie früher Pferdediebe. Arsch voll hauen. Wasser und Brot. Ein Jahr Knast. Aber das hilft uns jetzt auch nichts. Das Handy lag im Auto. Das schöne neue Handy. Du bist doch versichert. Die Sparkasse ist versichert. Das ist alles versichert. Ich kann den Diebstahl doch nicht per Brief melden. Scheiße. Kein Telefon in der Nähe. Hinterher ist man schlauer. Mensch, Mensch. Man hat doch Mitleid mit alten Menschen und klaut denen nicht das Auto. Wie sollen die denn heimkommen? Es ist dein Auto. Ich habe keins. Weiß ich. Ich bin zurzeit mit meinem Verstand nicht ganz auf der Höhe, Vater. Ist es weit bis zur Stadt? Wir müssen ein Auto anhalten. Oder warten, bis hier eins herkommt. Vielleicht kommt ja mal mit einem Mercedes und mit einem Dackel an. Das kann sein, oder? Quatsch nicht. Du bist nervös. Wir könnten singen. Früher haben wir oft gesungen, besonders im Wald. Willst du mich verarschen? Das habe ich so satt, Scheißkerl. Ich habe keine Lust mehr auf dich. Da kommt dein Auto. Dafür ist der Parkplatz da. Das Auto macht den Motor aus. In dem Auto sitzen zwei Menschen. Zwei Frauen. Eine alte und eine junge. Wahrscheinlich Mutter und Tochter. Kann sein. Da stehen zwei Männer. Na und? Fahr doch zu einem anderen Parkplatz. Hm? Es gibt so viele Wanderwege woanders. Das ist doch unser Lieblingsrundweg. Warum sollte ich weiterfahren? Na gut. Wir sind doch hier nie allein. Weiß ich, Simone. Es ist dir nicht so kalt? Es ist kalt? Im Wald gibt es keine Heizung. Dein schönes neues Auto hat eine tolle Heizung. Die stehen da und glotzen. Die wollen was von uns. Mensch, ist die Tür schwer. Darf ich Ihnen helfen? Was ist? Nicht Ihnen, der alten Frau. Danke, dass Sie mir diese schwere Autotür aufhalten. Unser Auto ist weg. Das kann geschehen. Ich wette, Ihr Auto ist geklaut worden. Aber das interessiert weder meine Mutter noch mich, meine Herren. Wenn wir spazieren gehen, gehen wir spazieren. Alles hat seine Zeit. Komm, Mutter, gib mir deine Hand. Damit du nicht fällst oder gegen diese Männer rennst. Ich darf Ihnen sagen, dass Sie die Tür nicht abgeschlossen haben. Automatisch schließen die. Kümmern Sie sich bitte nicht um die Türen meines Autos. Ich bin total kaputt vom Spazierengehen. Und gleich sind Sie es auch. Nein, das glaube ich nicht, Sie Jahrgangsverwandter. Warte nur, warte nur, warte nur, Spalde, Spalde, ruhest du auf. Lass dich bitte nicht auf ein Gespräch ein, Mutter. Haben Sie ein tragbares Telefon dabei? Rufen Sie bitte die Polizei und ein Taxi. Ich habe natürlich ein Handy dabei. Mutter, kommst du? Möchten Sie eine Banane? Hm? Ich meine, wenn Sie lange zur Stadt gehen müssen. Was mich erfüllt, sind Friseure. Ich gehe, wenn ich zum Friseur muss, immer zu einem anderen. Ich kenne 345 Friseure. Ruhest du auch? Mein Vater ist über 70, Ende 70. Meine Mutter ist tot. Ja und? Was weiter? Nichts. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, das Auto blinkt. Dann ist es doch nicht zu. Es ist modern, es ist so gut wie neu. Oh, Schatz! Simone! Chris, bitte nicht das Auto. Es gehört vielleicht nicht hierher, aber ich kannte einen Herrn, der verschwand abends manchmal in seiner Garage, um sich im Auspuff seines Porsches zu entladen. Also, das ist natürlich alles möglich, weil es in der Natur des Menschen verankert ist. Und jetzt? Also dann. Sie müssen so rumgehen. Wir sind auch so rumgegangen. Wir gehen immer vom Ende zum Anfang. Das ist ein Gefühl, ein schönes. Denn man wird ja nicht ein hässliches Gefühl freiwillig hervorkitzeln. Mutter, was redest du denn da? Simone, meine Tochter, dichtet. Lies den Herrn doch mal ein Gedicht von dir vor. Nein. Ich bestehe darauf. Ich habe kein Gedicht dabei. Der Fasan. Kuckuck. Es liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Es liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Wald. Der Wald ist eine Erfahrung, die schon Steinzeitmenschen gemacht haben. Ich weiß. Das Alleinsein mit sich selbst. Mit seinen Gebrechen, wenn man alt ist. Du bist durchtrainiert, du hast einen Heimtrainer, Mutter. Der falsch eingestellt ist, der klemmt. Ich habe ihn doch repariert. Aber nicht genug. Er reißt mir jetzt fast die Beine aus. Ich setz mich nicht mehr auf das Ding. Da! Eine Straßenbahn. Im Wald? Eine Straßenbahn? Hilfe, ich werd verrückt. Gleise? Wie kann man nur diesen wunderschönen Wald so versauen? Sie tun es für uns, für die Alten. Ich konnte heute nicht zum Tennis, wegen dir. Die tragen alle hübsche Röckchen. Denkst du? Ich muss mich setzen. Vorsicht! Das ist nicht fair den Rentnern gegenüber. Vielleicht wollen die welche totfahren. Ja, schöner Waldweg. Du. Da. Da sitzen in der Fichtenschonung zwei Männer und spielen Schach. Und siehst du diese Tiere, die hinter der Tanne stehen? Ich glaube, das sind Wildschweine. Ob das das Publikum ist, dann wäre das Wahnsinn. Diese Aufregung ertrage ich nie. Oder du? Nee. Außerdem glaube ich, dass das alles gar nicht wahr ist. Nicht wahr ist, was wir sehen. Wenn man alt wird, sieht man die Dinge anders. Ich glaube, dass das, was wir sehen, von Kindern ganz anders gesehen wird. Dich schmerzt, je älter du wirst, immer mehr, dass du keine Kinder bekommen hast. Obwohl du jemanden hattest, der sich dann aber als Hans Wurst entpuppte. Schweigen wir über diesen Idioten. Deine Hand, Simone. Mm. Wir werden weitergehen und diese Tatsachen, die um uns herum sind, so zurechtdenken, als wenn sie nicht da sind. Beeilen wir uns, von hier wegzukommen. Ja, verlassen wir diesen Wahnsinn und gehen weiter, als wenn nichts ist als Bäume und kleine Waldblumen. Oh, sieh! Die Sonne! Die Sonne bricht durch. Da, auf dem Boden. Oh mein Gott. Das Licht kann kriechen wie eine Wühlmaus. Diese Blicke, die uns die Sonne zuwirft, sind beispielhaft. Gerade gestern in meinem Keller dachte ich, wie nett wäre es, wenn jetzt die Sonne klopft und reinkommt. Ach, Gott sei Dank eine Bank. Ruhen wir eine Weile. Spürest du? Ich habe genug geruht. Mein Hintern wird platt. Das will ich nicht. Man will nicht mit einem platten Hintern wandern. Mutter, du bist gestern beim Friseur gewesen, man hört es. Verzeih. Nie würde ich so ausfallende Dinge sagen. Ich habe dir schon 100.000 Mal gesagt, gehe zu einem anderen Friseur. Die Sprache von dem ist sehr, sehr gewöhnlich. Und man sagt, er stiehlt Autos. Oh, Gerede. Ja, womit hat er denn seine Ledersessel bezahlt? Womit bezahlt er seine Reisen nach Indonesien und Jakarta? Damit gibt er doch ununterbrochen an. Woher weißt du das? Weil ich ihn kenne, den Herrn. Durch und durch. Aha. Irgendwie macht es keinen Sinn, unser Auto zu suchen, wo wir nicht einmal wissen, wo es ist. Und hier vor uns steht ein Auto. Wo? Das da. Die Karre der zwei Weiber. Du bist verbittert, weil dein Auto fort ist. Kann sein. Ist das alles? Wohin? Das muss denn nicht. Was jetzt? Laufen oder was? Das Auto stehlen. Ach, lass deine blöden Witze. Witze, Witz und dann ist Pause. Und wieder Witze, Witz und dann der Gang zum Friedhof. Und auch du, ein Kerl wie ein Baum. Früher, längst vorbei. Das Leben ist kein Witz, Vater. Danach ist ein Witz, wenn man tot ist. Warum tust du das, Martin? Weil ich muss. Weil ich pinkeln muss, Vater. Aber doch nicht an das Auto. Deswegen mache ich mir jetzt keine Gedanken. Du bist ein Schwein. Sprichst du mit mir? Stell dir mal vor, die beiden Damen kommen zurück. Sie werden sich ekeln. Ach, fertig. Welche Schweinerei. Hast du noch nie an ein Auto gepinkelt? Nie. Wenn ich mir vorstelle, was dieser Penner, der mein Auto geklaut hat, jetzt mit meinem Auto macht. Ob er denkt, das wäre jetzt sein Auto? Ob er jetzt meine Steuern und Versicherung für mein Auto bezahlt? Mein Auto kann ich wegschmeißen, wenn es wieder da ist. Ich fahre nicht weiter mit einem Auto, wo ein blöder Arsch drin gesessen hat, der mein Auto geklaut hat, benutzt hat. Gehen wir. Wieso haben uns diese Weiber ihr Handy nicht kurz geliehen? Aus Bosheit. Aus Dummheit. Mein Auto. War das Auto, was ich als kleiner Junge in meiner Vitrine stehen hatte. War das, was ich als Kind zu Weihnachten von Viking bekommen habe. Was mir meine Mutter in der Spielzeugabteilung gekauft hat. Warum? Warum kauft eine Mutter sowas? Damit er damit nicht spielt? Oder damit er damit spielt? Wo warst du eigentlich, als dieser Bengel mein Auto geklaut hat? Wo warst du? In der Kneipe warst du, bei deinem Zapfhahn. Ich habe dir verziehen. Mutter hatte sich daran gewöhnt. Die ist doch mitgegangen. Mutter ist deswegen mit dir in die Kneipe gegangen, weil sie froh, weil nichts zu heizen da war. Keine Kohlen, kein Holz. Du aber hast unser bisschen Geld versoffen. Bravo, da kannst du stolz drauf sein. Quatsch. Sie war alkoholsüchtig. Sie trank wie ein Loch. Vermutlich hast du das nicht mitbekommen, weil du ewig dein Auto geputzt hast. Wie spät wird es jetzt sein? Wie lange, glaubst du, hast du keine gescheuert mehr gekriegt, hä? Alter Mann. Was? Wehr dich, was? Du willst mich schlagen? Los! Ich warte, schlag schon. Ich warte. Ist das Auto... Mein Auto, sag mein Auto. Das ist doch gegen Diebstahl versichert. Dann bekommst du doch den Schaden ersetzt, Martin. Auto? Was für ein Auto, Vater? Ich habe kein Auto mehr. Ich sehe hier nur ein Auto. Aber das gehört mir nicht. Das gehört mir nicht. In der Luft. Ja. Meter noch, Mutter. Das werfe ich dir vor, Simone, nie ehrlich zu sein. Was denn? Wenn du 200 sagst, sind es 400. Weil du, wenn ich die Wahrheit sage, schlapp machst und zu toben anfängst. Ich dachte... Ja? Ach, schon vergessen. Putz bitte deine Nase. Ich hätte einen Schuss gehört. Es gibt verdammt viele Wildschweine hier. Ist ja nicht so schlimm. Die haben ja Angst vor uns. Da! Hör! Das kommt von da, vom Parkplatz. Dein Auto, Simone. Stell dir vor, da schießt einer ein Loch rein. Sich an einem Auto zu vergreifen, ist schlimmer als Kinder umbringen. Warte! Simone! Ich muss sehen, was auf dem Parkplatz passiert. Ist es nicht gefährlich? Ich verstecke mich ja kurz vorher. Oh Gott, diese Aufregung. Lauf nicht mehr hinter mir her! Du bist tot! Es ist aus mit Spazierengehen. Geh weg! Martin! Warte, mein Sohn! Da hast du! Lass mich im Bett sterben, Martin! Nicht auf diesem Parkplatz! Dann komm, Vater! Gehen wir in den Wald! Passt es dir da besser? Hilfe! Hilfe! Jetzt schreit der Mann auch noch um Hilfe! Und das Auto? Ist dir das egal, dass du jetzt schon mindestens 10 Löcher in ein Auto geschossen hast, das dir nicht gehört? Ja, ich weiß. Ich brauche eine Brille, Karl. Aber du brauchst bald keine Brille mehr, Karl. Ich bin getroffen. Endlich. Ein letztes Wort. Verzichte. Spinnst du, mir Geld hinzuhalten? Ich will kein Geld, ich will mein Auto. Ich habe dein Auto nicht, Martin. Ich habe dein Auto nicht. Oh. Tot. Warum singt jetzt dieser Vogel? Melde mich aus der Krankenkasse ab. Der Rentenversicherung, dem SPD-Verein. Mein Gott, der Tote spricht. Wie wird mir... Schreib in der Todesanzeige, möchte in aller Stille beerdigt. Nicht werden. Still, still oder ich dreh durch, Vater. Ich möchte keine Rosen auf meinem Grab. Lieber Tulpen, sei still. Mist, ja. Verbrenne mich nicht. Ich hasse Feuer, beerdige mich. Ein Messer, ich werde dem Kerl den Kopf abschneiden. Beerdige mich ganz. Hey, wer versteckt sich dort hinter den Bäumen? Wir. Wer ist wir? Rauskommen, sag ich. Mein Herr, was haben Sie getan? Ach, Sie sind es. Guten Tag, der Herr. Ich glaube, wir haben uns schon einmal gesehen. Ja, vor 15 Minuten. Willst du mich den Damen nicht vorstellen? Martin, auch ein toter alter Mann, hat Rechte. Das ist mein durchlöcherter Vater. Ist das unser Waldspaziergang, Simone? Wann werde ich beerdigt? Nee, du kannst hier bleiben. Schade, nun erbst du Null. Null? Null. Nullen erben Nullen. Null. Null. Da kommt ja mein Auto. Da kommt ja mein scheiß Auto angerollt. Sie knallen hier vollkommen unmotiviert Ihren Vater ab. Wie kommt das denn? Ach, halt die Klappe, Schreckschraube. Das kann nicht sein. Das Auto ist ja gewaschen worden und sogar gestaubsaugt. Ja, die haben es gut gemacht. Spitze, in der Tat sauber, dass ich das erleben darf. Gegen das alles hilft nur das hier. Rum. 55% Alkohol. Gib mir auch was, Martin. Martin, Martin. Ich höre immer Martin, wie ich diesen Namen hasse. Immer wurde ich gehänselt. Da kommt Martini. Ich hörte den ganzen Tag, da kommt Martini. Wie kann man einen Jungen nur Martin nennen? Warum habt ihr mich nicht Karl-Heinz genannt? Oder Horst oder Adolf? Warum Martin? Ich verstehe das nicht. Du bist durcheinander, Martin, weil ich tot bin. Begrabe mich und die Zeit wird all das schon richten. Alles das schon richten. Weißt du, weißt du, tot sein ist das Letzte. Danach kommt nichts. Habe ausgesorgt. Fahren wir, Mutter. Oder findest du dieses Theater hier so interessant? Nein, abscheulich. Ich werde Wochen brauchen, um diese Bilder zu vergessen. Mein Auto wird uns von diesem grauenhaften Ort schnell fortbringen. Mein Auto fährt ohne Fahrer. Sowas habt ihr nicht. Komm, Vater, steh auf von den Toten. Wir machen einen Waldspaziergang. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Einen Waldspaziergang. Ein Waldspaziergang? Ein Waldspaziergang? Ich? Ich kann kriechen. Ich bin ein wanderndes Tier. Ein fliegender Busch. Der Waldspaziergang. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Karl Klaus Herm. Martin Dietmar Bär. Eva Katharina Matz. Simone Sabine Orleans. Musik Christoph Grund. Piccoloflöte Rebecca Lanton. Tuba Robin Hayward. Klavier Christoph Grund. Ton Peter Kainz und Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Ilka Bartels. Regie Christiane Ohaus. Produktion Radio Bremen und Deutschlandradio Kultur 2009.